Ein deutsches Märchen. Der Flötenspieler. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, in einem riesigen Königreich, ein König und eine Königin, die sich sehr liebten. Sie lebten ein komfortables und glückliches Leben in ihrem Schloss. Doch eines Tages langweilte sich der König und begann unruhig zu werden. Er wollte hinaus, um in einer Schlacht zu kämpfen und sich so seine Stärke beweisen. Meine geliebte Alina, erinnerst du dich noch an die glorreichen Tage, als ich in die Schlacht zog und kämpfte? Oh ja, das tue ich. Du warst so mutig damals. Wahr? Du denkst also, dass ich heutzutage nicht mehr mutig bin? Das habe ich so nicht gesagt, Liebling. Ich bin der Meinung, dass du der mutigste Krieger auf der ganzen Welt bist. Das denke ich auch. Aber ich vermisse meine glorreichen Tage, an denen ich Königreiche einnahm und selbst die größten Krieger vor mir niederknieten. Du hast niemals wirklich irgendein Königreich eingenommen, weißt du? Und Krieger, die vor dir niederknieten? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass... Oh, ist ja schon gut. Ich würde einfach gerne wieder hinausziehen und diese Tage erneut leben. Gut, wenn du das brauchst. Ich werde dich nicht aufhalten. Nur, bitte, gib gut Acht auf dich und komm heil wieder, denn ich werde dich sehr vermissen. Oh, ich werde bald wiederkommen, meine Liebste. Und so rief der König all seine Soldaten zu sich und gab den Befehl, mit dem benachbarten Königreich Krieg zu führen. Ich habe von einem bösen König gehört, der über das Land herrscht. Wir werden das Volk rächen und es von diesem König befreien. König Brian und seine Armee kämpften mutig gegen den bösen König. Doch am Ende verlor König Brian. Und er und seine gesamte Armee wurde als Gefangene in den Kerker des bösen Königs geworfen. Hier wurde der arme König sehr schlecht behandelt und musste hungern. Er war bereits mehrere Tage dort und begann schnell mager und schwach zu werden. Eines Tages stahl er einem schlafenden Wächter etwas Papier und eine Feder. Und so schrieb er seiner Königin Elina einen Brief. Geliebte Königin, ich werde vom bösen König gefangen gehalten. Bitte, bring alles Gold, allen Schmuck und alles Wertvolle, was wir besitzen und befreie mich aus dieser furchtbaren Gefangenschaft. Liebste, beeile dich. Der König holte einen Armreif hervor, den er in seinen Kleidern versteckt hatte. Der Reif trug das königliche Emblem, welches jeder erkennen würde. Er steckte den Reif um den zusammengerollten Brief und warf ihn durch einen Schlitz in der Wand hinaus. Ich hoffe, jemand findet ihn. Und ich hoffe, es ist nicht der Feind. Der Armreif glänzte sehr und wurde so von einem Vogel bemerkt. Der kleine Vogel umfasste den Reif mit dem Brief und flog mit ihm davon. Er flog über Feld und Flur, bis er endlich Rast machte. In der Nähe befand sich ein Mann, der unter einem Baum saß und sich ausruhte. Oh, hallo. Was ist es nur, was du mit dir bringst? Ein Armreif? Oh, der Reif trägt das Emblem unseres Königs. Wie kommt es bloß hierher? Er war ein einfacher und ehrlicher Mann. Und so beschloss er, sich sogleich aufzumachen, um den Reif in das Schloss zu bringen. Als er dort ankam, ging er direkt zur Königin. Meine Königin, ich habe dies gefunden, als ich draußen auf dem Land war. Es mag wichtig sein. Ich kam sofort zu euch. Vielen Dank, mein Herr. Der Mann verabschiedete sich und verließ das Schloss. Und sogleich nahm Königin Elina den Brief und öffnete ihn. Den Krieg verloren? Gefangene! Oh nein! Mein Geliebter wird in einem anderen Königreich gefangen gehalten. Oh, was kann ich tun? Gehe ich selber zum bösen König? So nimmt er mich vielleicht ebenso gefangen. Und ich kann wohl niemanden sonst unsere ganzen Schätze anvertrauen. So kam es, dass die Königin einen Plan ausheckte, um ihren Geliebten aus den Klauen des bösen Königs zu befreien. In dieser Nacht schnitt sich die Königin ihre wunderschönen langen Locken ab und kleidete sich in einen dunklen Umhang. Ich sehe aus wie ein Junge. Ich hoffe, ich kann diesen bösen König austricksen. Sie nahm eine Flöte mit sich und schlich sich aus ihrem Palast. Königin Elina lief durch die Nacht und hoffte, dass morgen alles gut ausgehe. Als die ersten Sonnenstrahlen auftauchten, erreichte sie das Königreich des bösen Königs. Sie ging in das Schloss, um den König zu sehen, und war sehr nervös, als sie ankam. Wer bist du? Und warum bist du in mein Königreich gekommen? Ich grüße euch, Hort. Ich bin ein reisender Flötenspieler aus einem sehr fernen Land. Ich hörte von eurer Erhabenheit und habe mich entschlossen, eure Hoheit ein Stück auf meiner Flöte zu spielen. Oh, und du denkst, deine Musik ist gut genug, um mir zu gefallen? Was für ein lustiger Gedanke. Bitte lasst mich nur ein Lied spielen. Ich verspreche, eure Hoheit hat noch niemals etwas so Wundervolles gehört. Nun gut, dann spiele ruhig. Aber sei gewarnt, Junge. Sollte mir nicht gefallen, was du spielst, so werde ich dich zu meinen vielen anderen Gefangenen werfen. Königin Alina war sehr glücklich darüber, dass sie den König ausgetrickst hatte und stimmte seiner Bedingung zu. Sie nahm ihre Flöte aus dem Umhang und spielte ein wundervolles Lied. Der König war außer sich vor Begeisterung, denn ihm gefiel das Stück sehr. Er war bald wie hypnotisiert von der sanften Melodie, die Königin Alina mit ihren Fingerspitzen auf der Flöte spielte. Sie spielte schon eine ganze Weile, bevor sie zum Ende des Liedes kam. Wow, das war wahrhaftig wundervoll. Du hattest recht, niemals zuvor hörte ich solch wundervolle Töne klingen. Was hältst du davon, hier zu bleiben, um für mich zu spielen? Es tut mir leid, Majestät, aber meine Musik ist nur deshalb so wundervoll, weil ich so viel reise und all die neuen und wunderschönen Dinge, die ich auf meinen Reisen sehe, machen meine Lieder so wundervoll. Ich verstehe, was du meinst. Nun gut, was also kann ich dir als Dank geben? Königin Alina musste lächeln. Sie hatte endlich ihre Chance bekommen. Nun, eure Hoheit sprach zuvor von den vielen Gefangenen in den Kerkern. Ich könnte einen Weggefährten gut gebrauchen. Also ich hätte gerne einen. Ist das alles? Ich kann dir viel mehr als das geben. Gold oder Juwelen. Oh nein, mein König. Ich versichere euch, dass das, was ich mir wünsche, mehr wert ist als alle Juwelen der Welt. Und so rief der König nach seinen Gefangenen und ließ sie in einer Reihe vor ihr aufstellen. Als Eline ihren geliebten Gemahl erblickte, schrie sie fast auf. Mein König! Wie bitte? Ich sagte, den da. Ich wähle diesen Mann hier als meinen Weggefährten. Nun gut, er soll mit dir gehen. Königin Alina und König Brian verabschiedeten sich und verließen daraufhin zusammen das Königreich. Sie liefen viele Tage und viele Nächte, doch die Königin verriet ihre wahre Identität noch nicht. Sie sprach stets mit einer verstellten und sehr leisen Stimme. Und so bemerkte der König nicht, dass der Flötenspieler in Wirklichkeit seine geliebte Königin war. Sie spielte ihm Lieder auf ihrer Flöte vor, zurück auf ihrem Weg in ihr Königreich. Der König liebte ihre wundervollen Lieder. Du spielst so wundervoll. Weißt du eigentlich, dass ich der König vom anliegenden Königreich bin? Ich will dich reich belohnen. Die Königin wollte ihr Spielchen noch etwas weiterspielen. Ein König? Das bezweifle ich. Du bist nicht schön wie ein König. Und deine Kleidung sieht aus wie die eines Bettlers. Wie kannst du es wagen? Ich bin König. Komm nur mit in mein Schloss und du wirst sehen. Ich scherze nur. Wenn du wirklich ein König bist, dann mache dich auf zu deinem Schloss. Ich werde weiterreisen und dich vielleicht eines Tages besuchen. Gut, okay. Ich hoffe, du weißt, dass ich dir ewig dankbar sein werde. Die beiden verabschiedeten sich und der König machte sich auf den Weg in sein Königreich. Die Königin nahm eine Abkürzung und kam noch vor dem König im Schloss an. Sie kleidete sich in ihre Gewänder und bereitete sich für den Empfang ihres Königs vor. Als der König den Palast betrat, waren sogleich alle sehr besorgt. Sie liefen auf den König zu und im Nu war er umzingelt von vielen besorgten Untertanen. Mein König, wo wart ihr nur? Wir waren furchtbar besorgt. Eure Hoheit, ihr seht so mager und müde aus. Kommt nur, Hoheit, ihr sollt mit sauberen Gewändern gekleidet werden. Der König lächelte und sprach zu allen. Doch nicht einen Moment schenkte er seiner Königin. Er dachte, sie hätte ihn betrogen. Nicht einmal ihr kurzes Haar bemerkte er. Wie konnte sie mir das antun? Die einzige Frau, die ich jemals liebte, kam nicht zu meiner Rettung. Die Königin versuchte immer wieder erneut, mit dem König zu sprechen. Doch dieser ignorierte sie komplett. Die Königin war sehr traurig darüber. Doch bald schon hatte sie einen neuen Plan. Am nächsten Morgen, als der König in seinem königlichen Saal saß, hörte er plötzlich eine bekannte Melodie. Was ist das für eine Melodie? Ich bin mir sicher, ich kenne sie. Ich bin es, erhabener König. Ich bin gekommen, um euch zu besuchen. Ich bin sehr glücklich, dich zu sehen. Aber war es gestern nicht noch dein Plan, um die ganze Welt zu ziehen? Wie hast du es nur angestellt, in so kurzer Zeit zu reisen? Und du bist wirklich ein König. Deine Gewänder sehen etwas weniger staubig aus als letztes Mal. Nun, sag mir, warum bist du gekommen? Nun, du wolltest mich belohnen. Ich bin hier, um meine Belohnung abzuholen. Selbstverständlich, mein Junge. Was möchtest du? Gold? Reichtümer? Eine gläserne Flöte? Sprich, und es soll dir gehören. Oh, nichts von all dem möchte ich. Ich interessiere mich nur für eine Sache und das, bist du. Diese Stimme. Elena nahm ihren Umhang ab und zeigte Brian, wer sie wirklich war. Er war zutiefst verwundert und schämte sich sehr bald. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du es warst? Oh, das spielt doch keine Rolle. Ich wollte mich nur etwas amüsieren. Es tut mir so furchtbar leid, wie ich dich behandelt habe. Ich bin so froh, dass du mich gerettet hast. Ich liebe dich so sehr. Und ich liebe dich, mein Herz. Und vergiss bitte niemals, was auch immer geschehen mag, ich werde dich immer retten.